D-Radio Wissen. Grünstreifen. Hört euch das mal an. Wunderbar, wir sind die Fremden, ob lebendig oder tot. Wunderbar, wir sind die Fremden, unsere Oma ist in Not. Das ist der Mann, der früher mal als Deso-Dog rappte und jetzt als Abu Talha al-Almani junge Männer für den Dschihad gewinnen soll. Wobei nicht ganz sicher ist, ob er das immer noch macht. Da ranken sich nämlich immer wieder mal Gerüchte um seinen Tod. Aber wir wollen uns nicht mit Deso-Dogs Leben beschäftigen, sondern die musikalische Form, mit der er und viele andere für den Heiligen Krieg werben, mal ein bisschen genauer anschauen. Nashid nennt man diese hymnenartigen Lieder, von arabisch Anashid und Unshuda, melodisch rezitierte religiöse arabische Poesie. Die ist, kann man sagen, irre erfolgreich, vor allem durch YouTube. Und wir fragen, was wird in den Gedichten, die meisten davon sind ja auf Arabisch, eigentlich vermittelt? Wer produziert sie und woher kommen sie? Darüber habe ich vor der Sendung mit Benam Said gesprochen. Der Islamwissenschaftler arbeitet für den Verfassungsschutz in Hamburg und hat seine Dissertation zum Thema Nashids gesprochen. Und er sagt, Nashids erfüllen nicht nur einen Zweck. Naja, Nashids haben mehrere Funktionen. Zum einen geht es natürlich um einen Ideologietransfer. Das heißt, man möchte Ideologie über Zeit und Raum vermitteln, was man anschaulich dann sieht an dem Beispiel, was Sie genannt hatten, YouTube oder überhaupt Internetplattformen, wo Nashid sich unheimlich schnell, rasant in der ganzen Welt ausbreiten konnten und dort sozusagen jede Grenzen auch oder alle Grenzen überschreiten. Es geht aber auch ganz viel darum, Gemeinschaftsgefühl, Gruppensolidarität herzustellen, eine Identifikation mit der Bewegung zu verstärken, beziehungsweise teilweise auch überhaupt erst zu schaffen. Wo liegen die Wurzeln von Nashids? Nashids im Sinne eines islamistischen Gesanges, eines islamistischen Liedes, sind erst in den 70er Jahren des 20. Jahrhunderts wirklich populär geworden, in den 80er Jahren dann nochmal deutlich verstärkt. Sie hängen ganz stark damit zusammen, dass in diesen Jahrzehnten der 70er und 80er Jahre des 20. Jahrhunderts die islamistische Bewegung an sich am Erstarken war, insbesondere nach dem Sechstagekrieg 1967, als die islamistische Bewegung wirklich sich massiv ausbreitete in sehr vielen Teilen der arabischen Welt, als in den 70er Jahren beispielsweise in Syrien die sehr gewalttätigen Aufstände gegen das syrische Regime, gegen Hafez al-Assad ausbrachen. Oder eben auch in Ägypten die verschiedenen islamistischen Gruppierungen wie Gamal Islamiyah sich gründeten und dort den Staat und die Gesellschaft herausforderten. Und in diesem Zuge des islamistischen Erwachens, so das Erwachen, das ist der Name, den Islamisten selbst für dieses Zeitalter benutzen, in diesem Zeitalter entstand dann sozusagen als Begleitmusik, als Protestsongs für die Bewegung auch Gedichte und Lieder. In den 70ern, das heißt parallel zu den Protestsongs der Hippie-Bewegung gab es auch Protestsongs der islamistischen Bewegung. Ja, etwas zeitlich versetzt vielleicht. Die Studentenbewegung, würde ich sie mal nennen, in den USA oder in Europa, begann ja hauptsächlich in den 60er Jahren, Anfang der 60er bis Ende der 60er Jahre, wo sie ihren Höhepunkt hatte. In den 70er Jahren fragmentierte sich das dann ja zunehmend. Aber in der Tat kann man eine Parallele ziehen. Ich betrachte die ganze dschihadistische Bewegung unter der Perspektive, es gibt eine Theorie aus den sozialen Wissenschaften, die nennt sich die Social Movement Theorie, also die Theorie über soziale bzw. auch politische Bewegung und wie es diese Bewegungen schaffen, Anhänger anzusprechen, Mitglieder zu mobilisieren und Studien, Untersuchungen zu Social Movements in Europa oder in den USA und da kommen wir nämlich zum Beispiel auf die Studentenbewegung, haben eben gezeigt, dass Lieder dieser Bewegung einen ganz wesentlichen Faktor für deren Erfolg darstellten und das ist im Islamismus eben nicht anders gewesen. Jetzt sind die zwei Beispiele, die wir eben angesprochen haben, musikalisch ganz weit auseinander entfernt. Das Beispiel, das wir eben gehört haben von Deso-Dog beziehungsweise jetzt unter seinem Kampfnamen eben, ist komplett ohne Instrumente. Ist das so ein typischer Aufbau? Ja, im Bereich Dschihadismus finden Nashids tatsächlich ohne instrumentelle Begleitung statt, wobei da ein bisschen getrickst wird, muss man auch sagen, statt rhythmischer Begleitung etwa durch Percussions werden dann Effekte eingesetzt, wie das Marschieren von Soldaten in einem bestimmten Rhythmus, das Ziehen eines Schwertes, das Trampeln von Pferden oder das Wiehern von Pferden oder auch Salven aus einem Schnellfeuergewehr. All das sind sozusagen ein paar Tricks, um den Mangel an Instrumenten dann wieder auszugleichen. Jetzt ist unsere westliche Sicht auf die Dschihadisten ja ein bisschen verengt. Wir wissen zwar, es gibt den sogenannten Islamischen Staat, es gibt Al-Qaida mit seinen unterschiedlichen Regionalgruppen sozusagen und dann gibt es noch eine Menge Splittergruppen, deren Namen wir zum Teil überhaupt nicht kennen. Aber am Ende ist es für uns, sag ich mal, irgendwie alles so ein bisschen gleich. Bei Naschid stimmt es aber nicht so ganz, oder? Wie unterscheidet sich zum Beispiel die Haltung des Islamischen Staates von der von Al-Qaida oder anderen Gruppen? Hinsichtlich der Gesänge sind die Positionen innerhalb des Dschihadismus eigentlich sehr gleich. Zumindest was deren Sichtweise darauf angeht, ob man diese Lieder einsetzen sollte für die eigene Propaganda und ja, in welchem Umfang. Es geht eher darum, dass der IS eben komplett mit Al-Qaida gebrochen hat. Und zwar nicht nur hinsichtlich der Organisation oder der Strukturen, sondern eben auch in kultureller Hinsicht und bemüht ist, sich zu lösen von der alten Al-Qaida-Kultur und den damit zusammenhängenden Liedern und stattdessen auch durch eigene Medienproduktionseinheiten versucht, Lieder bekannt zu machen, zu verbreiten, die eigens für den IS komponiert wurden, die also nicht mehr in Verbindung in irgendeiner Art und Weise mit der in Anführungszeichen klassischen Dschihad-Bewegung stehen, die Al-Qaida repräsentierte. Woher kommt diese, wie kann man da so reingezogen werden zu dieser Musik, die ja jetzt auch keine, sagen wir mal, Höhen und Tiefen so richtig bietet, keine so Ankerpunkte wie jetzt Popmusik zum Beispiel. Was ist das Faszinierende daran? Ja, ich glaube, Sie haben das eben gerade schon selbst erklärt. Gerade für Leute wie Cuthbert bietet des Dschihadismus, der Salafismus, bieten diese neuen Jugendbewegungen oder auch politischen, extremistischen Bewegungen eine Möglichkeit an, ihr Leben um 180 Grad zu drehen. Das heißt, die eigene Identität komplett neu zu erschaffen, nochmal von vorne zu beginnen unter ganz anderen Vorzeichen und möglicherweise auch mit einem Leben zu brechen, das voll teilweise mit Fehlschlägen war oder mit einer kriminellen Vergangenheit oder mit irgendetwas, was man hinter sich lassen möchte. Das heißt, hier geht es darum, Identität neu zu kreieren, einen anderen Lebensweg einzuschlagen. Und wenn zum Beispiel ein Rapper wie Cuthbert dann auf einmal anfängt, Naschids zu komponieren und zu verbreiten, dann hat das ganz viel damit zu tun, dass er sich neu erfunden hat. Welche Stellung nehmen Naschids ein im Dschihad oder im Werben um neue Kämpfer? Ich würde sagen, eine mindestens ebenso wichtige Rolle wie all die theoretischen Pamphlete, die kursieren, die teilweise 5 Seiten umfassen, teilweise 2000 Seiten umfassen können. All diese theoretischen Schriften bieten erstmal einen ideologischen Unterbau für die Szene, sind aber eigentlich ja nur interessant für Leute, die sich auch wirklich theoretisch mit dem Dschihadismus beschäftigen wollen, also für die Denker der Bewegung. Ich glaube, der ganz große Teil derjenigen, die sich von dieser Form der Militanz angesprochen fühlt, die kommen dazu, weil sie emotional abgeholt worden sind. Und das sind sie dann teils durch Videos, die beispielsweise der IS, aber auch Al-Qaida oder andere dschihadistische Bewegungen anbieten, wo es sehr viel um Erlebniswelten geht, die aufgebaut werden. Und zu diesen Erlebniswelten zählt eben auch eine dschihadistische Subkultur. Und diese dschihadistische Subkultur wird unter anderem auch geprägt von Liedern und Gedichten. Ich nehme an, da gibt es täglich neue, oder? Oder in welchem Intervall werden die rausgehauen, veröffentlicht? Täglich würde ich nicht sagen, aber seit dem Ausbruch des syrischen Bürgerkrieges, seit dem Erstarken von dschihadistischen Milizen in diesem Bürgerkrieg, insbesondere auch dem IS, gibt es eine ganze Anzahl von neuen Veröffentlichungen. Allerdings ist teilweise auch wieder zu beobachten, zum Beispiel bei Al-Qaida auf der arabischen Halbinsel, dass alte Lieder recycelt werden und wieder neu aufgelegt werden. Auch das gibt es also. Das heißt, wenn das geschieht, dann geschieht das nicht nur da aus dem Grund, dass man nicht mehr originell genug ist, um neue Lieder zu kreieren, sondern es geschieht auch, weil man ja an ein gewisses kollektives Gedächtnis anknüpfen möchte. Das heißt, man möchte auch den Leuten signalisieren, das Lied habt ihr vor 10 Jahren gehört, es hat uns als Organisation repräsentiert und es repräsentiert uns auch heute noch. Man möchte an alte Erinnerungen anknüpfen und die Kontinuität der eigenen Bewegung und damit unterlegen. Was kann man denen entgegensetzen, den Naschids? Es ist ja letztendlich eine Konkurrenzsituation um die Jugend, die hier entstanden ist. Das heißt, die Dschihadisten buhlen um Jugendliche aus verschiedenen Ländern, eben auch aus Deutschland, und bieten ihnen eine große Erzählung an, eine Alternativerzählung zu unserer Gesellschaft. Und hier ist es einfach wichtig, dass unsere Gesellschaft selber wieder eine alternative Erzählung eine Großerzählung anbieten kann. Etwas, was attraktiv genug wirkt, mit dem man sich identifizieren kann, eine identitätsstiftende Erzählung, um damit der Sogkraft, wie Sie ja auch gesagt haben, des Dschihadismus entgegenzuwirken. Tja, aber was soll in dieser Erzählung drinstehen? Das ist die große Frage. Denn genau das, was unsere Gesellschaft ja so vermeintlich auszeichnet, sagen wir mal Freiheit in allen erdenklichen Varianten, das lehnen die Dschihadisten ja ab. Es bleibt also kompliziert. Das ganze Interview mit Benaim Said über Naschids dschihadistische Kampfhymnen findet ihr bei uns im Netz unter dradiowissen.de. Dradiowissen. Grünstreifen.